Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Zunächst wollen wir aber unseren Blick auf ein kleines Dorf irgendwo in Gallien werfen, das dem von Asterix zum Verwechseln ähnlich sieht. Scheinbar herrscht dort tiefer Friede, doch in Wirklichkeit gehen hier seltsame Dinge vor. Denn das Dorf wird geteilt durch einen großen Graben, der es unmöglich macht, von der einen Hälfte in die andere überzuwechseln. Griesgramix wurde von der linken Dorfhälfte zum Häuptling erkoren. Auch wenn es denen da drüben nicht gefallen wird, der unumstrittene Häuptling des Dorfes bin ich. Grobianix dagegen ist der von der rechten Dorfhälfte gewählte Häuptling. Das Dorf bin ich! Um dieser Situation gerecht zu werden, fand man in manchen Fällen recht praktische Lösungen. So hat zum Beispiel jede Dorfseite ihr eigenes Tor. An anderer Stelle fehlt es allerdings noch an diesen praktischen Lösungen. So steht der einzige Brunnen im Dorf mitten im Graben. Unerreichbar. In der Hütte des Häuptlings Griesgramix gibt es gerade eine Auseinandersetzung. Also ehrlich, Vater, so geht's nicht weiter. Der Graben ist eine Plage für unser Dorf. Grünix, mein Sohn, ist das etwa mein Fehler? Dieser Verräter Grobianix hat auf ganz gemeine Weise Wähler bestochen, um ihre Stimmen zu gewinnen. Mit Hilfe seines Komplizen, dieses grässlichen Gräulix, hatte er die Stirn sogar Kinder im zarten Säuglingsalter für sich stimmen zu lassen. Kommende Generationen werden einmal eine schöne Meinung von ihren Vorvätern haben. Kurz und gut, Vater, hast du einen Vorschlag? Ja, mein Junge. Ich habe beschlossen, mich an die drüben zu wenden. Dazu habe ich eine kleine Ansprache vorbereitet, die sich gewaschen hat. Zur gleichen Zeit in der Hütte des Häuptlings Grobianix. Oh, Vater, weißt du noch, wie glücklich unser Dorf zu Zeiten unseres Einheitshäuptlings Asthmatix war? Quatsch! Der alte Gauner hat nur einmal tief Luft geholt und ist dann Hals über Kopf mit den gesamten Steuereinnahmen des Dorfes abgehauen. In Wirklichkeit ist dieses Großmaul Griesgramix an allem schuld. Der hat die Stimmen gestohlen, die mir von rechts wegen zustanden. Grinoline hat recht. Wir brauchen einen Einheitshäuptling an der Spitze des Dorfes. Und du musst es denen drüben sagen und beweisen, dass du der Mann dafür bist. Genau, Gräulix. Die werden mir schon ins Netz gehen. Und kurz darauf versammeln sich die beiden Dorfgemeinschaften jeweils auf ihrer Seite des Grabens. Meine Freunde und Brüder, schart euch unter den Schutz meines Schildes von Eisen, Gold und Silber. Symbole für Frieden, Arbeit und bezahlten Urlaub. Hört nicht auf Grobianix. Der große böse Wolf will euch doch nur rupfen bis zu den Flügeln eurer Helme. Kommt zu... Aber da fliegen schon die faulen Tomaten über den großen Graben. Das Volk gibt euch die Antwort auf die verleumderischen Einschmeichelungen von Griesgramix, diesem durchtriebenen Demagogen, der bereit ist, unsere Wiedervereinigung zu opfern, nur um seine unersättliche Machtgier im Dienste des römischen Adels zu stillen. Freunde, kommt und überschreitet den trennenden Graben. Ich warte euch. Und da sind wieder die Tomaten. Diesmal allerdings von der anderen Seite des großen Grabens. Tja, wenn ihr wollt, dann können wir das sofort hier und heute erledigen, ihr Hungerleider. Von mir aus, du und deine degenerierte Bande, euch werde ich's schon zeigen. So zieht die gespaltene Gemeinschaft durch die beiden Tore vor ihr Dorf, wo kein Graben sie an irgendwelchen Diskussionen hindert. Kommt, Jungs, ich zähle auf euch. Ihr seid die Elite. Zeigt ihnen, dass das linke Viertel die bessere Hälfte ist. Freunde, das ganze rechte Viertel des Dorfes blickt auf euch. Nieder mit diesem Gewürm! Und dann kracht's. Irgendwann ist allerdings die Luft raus. Jeder taumelt wieder auf seine Seite. Bravo, Kinder! Diesmal haben wir es hoffentlich kapiert. Jetzt können wir uns zurückziehen. Oh, Kinderchen, ich bin zu Tränen gerührt. Wir können nach Hause gehen. Denen da drüben haben wir eins ausgewischt. Später in der Hütte von Grobjaniks. Was hast du bei dieser Schlacht gewonnen? Gar nichts. Im Gegenteil. Der Graben zwischen den Bewohnern unseres Dorfes ist nur noch größer geworden. Liebe Tochter, du verstehst nichts von Politik und Strategie. Geh auf dein Zimmer und lass uns allein. Wie du willst. Hast du das gehört, Gräulix? Wenn wir nicht aufpassen, hat sie bald die Hosen an. Naja, man muss zugeben, dass die heutige Auseinandersetzung ein Schlag ins Wasser war. Tja, die Lage ist einigermaßen verzwickt. Ich kann euch aber trotzdem einen Vorschlag machen, Grobjaniks, unser Chef. Gewährt mir Grinolines Hand und ich löse euch eure Probleme. So, so. Und was ist die Lösung? Die römische Armee. Wie? Glaubst du nicht, dass du da ein bisschen zu weit gehst, Gräulix? Die Römer? Und wieso sollten sie mir eigentlich in dieser Sache zu Hilfe kommen? Ich weiß, wie ich die Garnison, die hier in der Nähe ist, überzeugen könnte. Lasst mich nur machen. Und binnen kurzem seid ihr der Chef des ganzen Dorfes. Ich hab's nicht gern, wenn sich fremde Leute in unseren Privatkram mischen. Am wenigsten die Römer. Trotz des römischen Friedens sind sie nach wie vor unsere Feinde. Keine Angst. Sobald die Affäre geregelt ist, gehen die wieder friedlich in ihr Lager zurück. Einverstanden. Hand drauf, Gräulix. Ich verlasse mich auf dich. Aber du wirst erst mein Schwiegersohn, wenn ich alleiniger Häuptling des Dorfes bin. Die Sache ist so gut wie geritzt. Papa! Das Zimmer von Grinoline liegt übrigens direkt über dem Wohnraum der Hütte. Es ist nicht schön, am Fußboden zu lauschen, Grinoline. Es ist wirklich nicht schön, aber dafür aufschlussreich. Grübeline, meine gute Amme, sei so nett und geh zu Grünix und sag ihm, dass sich Unheil zusammenbraut. Er soll mich heute Nacht auf meinem Balkon besuchen. Na los, beeil dich! Nachts trifft man sich auf dem Balkon. Gräulix will die Römer bitten, meinem Vater zu helfen, das Dorf völlig zu erobern. Und mein Vater hat ihm zum Dank dafür meine Hand versprochen. Ah, oh, diese ruchlose Ränke. Aber wieso vertraust du mir das an, wo ich doch von drüben bin? Weil du das einzig vernünftige Lebewesen in diesem Dorf von Verrückten bist. Und ich nicht die Frau von Gräulix werden möchte. Ich falle! Grünix, bist du verletzt? Nein, ich bin auf etwas Weiches gefallen. Das Weiche war Gräulix, der gelauscht hat. Und jetzt gibt es natürlich Zoff im Hause Grobjaniks. So ist das also. Meine eigene Tochter steckt mit dem Feind unter einer Decke. Verrat im eigenen Hause. Und mein eigener Vater schämt sich nicht, die Römer zu Hilfe zu rufen, um unsere eigenen Brüder zu bekämpfen? Schweig, undankbare Tochter! Ich lass dich in dein Zimmer sperren und du wirst erst wieder herauskommen, um die Frau von Gräulix zu werden. Niemals! Eher werde ich Vestalin! Nichts überstürzen, Grobjaniks. Geduld und Zeit bringen mehr als Gewalt und Streit. Süße, grazile Grinoline, beruhige dich. Nimm dieses kleine, bescheidene Sträußchen an. Behalt deinen Strauß! Und hier hast du die Vase dazu! Welches Temperament! Unterdessen auf der anderen Seite. Grobjaniks und der grässliche Gräulix haben vor, die Römer zu Hilfe zu rufen, um das Dorf völlig zu erobern. Gut, wenn das so ist, dann will ich dir was sagen. Du gehst jetzt zu Majestix, einem alten Freund von mir. Mit dem hab ich schon vor Gergovia gelegen. Er ist der Häuptling eines Dorfes in Aremorica, ein paar Tagereisen von hier entfernt. Dank des Zaubertranks des Druiden Miraculix hat er es verstanden, alle Legionen Caesars in Schach zu halten. Erkläre ihm die Lage und sag ihm, dass ich seine Hilfe brauche. Und Grünix macht sich noch in der gleichen Nacht auf den Weg. Ein paar Tage später erreicht Grünix das erwähnte Dorf. Es liegt im strahlenden Sonnenschein. Aus den Schornsteinen der Hütten kräuselt sich der Rauch. Wie ich die Bewohner dieses Dorfes um ihr ruhiges und beschauliches Leben beneide. Tja, manchmal trügt der Schein eben, musste Grünix erkennen, als ihn ein stinkender Fisch mitten ins Gesicht traf. Banausen! Von jetzt an verkaufe ich meine Fische nur noch an Kenner. Sehr gute Idee. Die machen Leim draus. Der stinkt wenigstens nicht so grässlich. Wenn die so weitermachen, geht die Geschichte am Ende noch ins Auge. Tja. Könnt ihr mir sagen, wo ich Majestex, den Häuptling des Dorfes, finde? Aber sicher. Kurz darauf in der Hütte des Chefs. Ja, oh Häuptling Majestex, das also ist die traurige Geschichte unseres Dorfes. Nur der Zaubertrank des Druiden Miraculix und die Schlagkraft deiner Krieger können die Lage retten. Naja, die Schlagkraft meiner Krieger, von der du sprichst, müsste mich dazu ermuntern, erst mal bei mir Ordnung zu schaffen, bevor ich es bei anderen tue. Aber da die Römer sich in eure Angelegenheiten einmischen könnten, sehe ich keinen Grund, warum ich Grisgramix, meinem alten Waffengefährten, nicht helfen sollte. Ich schulde dir zwiefachen Dank, denn ohne Aussicht auf Frieden dürften Grinolino und ich nicht auf einen gemeinsamen Lebensweg hoffen. Was hast du denn, Obelix? Liebesgeschichten, die tragisch enden, gehen mir immer so zu Herzen. Aber Obelix, diese Geschichte fängt doch jetzt erst an. Und wenn unser Häuptling es erlaubt, helfen wir Grünix dabei, die Probleme seines Dorfes zu lösen. Ja, wirklich? Ja. Klasse. Klasse. Da sich die Römer hier zurzeit sehr ruhig verhalten, kann ich es wagen, mit euch zu gehen. Es könnte sein, dass man in dem Dorf mit dem großen Graben meine Hilfe braucht. Ja. Klasse. Im Römerlager in der Nähe des Dorfes mit dem großen Graben bahnt sich das Unheil an. Die Kurio Ofenhaus! In dem Zelt hier sieht es aus wie in einem Schweinestall. Und die Küche dieses Lagers wird auch immer ungenießbarer. Das Heeresversorgungsamt gehorcht mir nicht mehr, Tullius Tortenguss. Ich muss mir meine Kothurne auch selbst putzen. Ich merke, wie unsere Legionäre allmählich zu revoltieren beginnen. Sie wollen endlich Sklaven. Ist es vielleicht meine Schuld, dass Caesar es verboten hat, Sklaven zu machen, solange der römische Frieden in Kraft ist? Ich habe eine Lösung für alle eure Probleme. Gallia! Wer hat dir erlaubt, ins Lager einzudringen? Na, die diensthabende Wache am Eingang. Der Mann hat keinerlei Schwierigkeiten gemacht, als ich ihm dafür einen Sklaven versprochen habe. Vor allem eins. Wer bist du überhaupt, dass du es wagst, meine Legionäre zu bestechen? Ich bin Greulix, die rechte Hand von dem Häuptling der rechten Hälfte des benachbarten Dorfes. Wichst du meinen linken Fuß in deine rechte Hälfte? Grobianix erbittet deine Hilfe, um eine Revolte von Verrätern unter Grisgramix niederzuschlagen. Die Angelegenheit geht mich nichts an. Das ist eure Tervisia. Überleg's dir gut, Centurio. Wenn du meinen Chef unterstützt, werden Grisgramix und seine Mannen geschlagen. Dann hast du die Möglichkeit, sie zu Sklaven zu machen, nach denen deine Legionäre so sehr verlangen. Und was machst du mit dem Gebot Caesars, Gallia? Na, denk drüber nach, Römer. Die Hälfte des Dorfes ist auf deiner Seite, um mit dir zu kämpfen, und die andere, um dir als Sklaven zu dienen. Wir wollen Rom nicht mehr als was? zwei verdienen! Runter mit den Schürzen! Sklaven oder Schluss! Nieder mit der Putzfrauenlegion! Die Lage verschlechtert sich, Tortenguss. Schließlich ist der Vorschlag dieses Galliers nicht uninteressant. Cäsar kann dich doch nur loben, wenn du Ordnung in die Armee bringst. Ich bin auf ganzer Front geschlagen und erkläre mich einverstanden. Schön, schön. Und jetzt verschwinde, Gallier! Aber gern doch. Ich bin doch der Greulichste aller Greulichen. Und das ist noch nicht alles. Wenn ich erst Krinoline geheiratet habe, wird es mir ein leichtes sein, diesen blöden Grobianix auszuschalten und der wahre Chef des Dorfes zu werden. Bald treffen auch die Freunde von Grünix im Dorf mit dem großen Graben ein. In der Hütte von Griesgramix findet die erste Besprechung statt. Ich wusste ja, dass ich auf meinen Freund Majestix zählen kann. Der Zaubertrank wird diesen hundsgemeinen Grobianix schon mundtot machen. Eins wollen wir von vornherein klarstellen, Griesgramix. Der Zaubertrank wird an euch nur ausgeteilt, um die Römer zu bekämpfen. Und nie und nimmer, um eure Streitereien auszutragen. Ja, aber was können wir machen, wenn Grobianix und seine Krieger neben den Römern gegen uns antreten? So weit sind wir ja noch gar nicht. Bis die Römer kommen. Die Römer kommen! Die Römer kommen! Geht's los, Asterix? Warte, Obelix, noch nicht. Siehst du, Druide, wir haben deinen Zaubertrank echt nötig. Leider ist es jetzt zu spät, ihn zu brauen. Auch bei Grobianix trifft die Neuigkeit ein. Die Römer sind vor dem Dorf. Du kannst schon die Mitgift für Grinoline richten, Grobianix. Gut. Versammle all unsere Krieger. Wir gehen den Römern entgegen, um sie willkommen zu heißen. Und sag unseren Leuten, sie sollen ihre Waffen im Kleiderschrank lassen. Wir wollen zeigen, dass wir in friedlicher Absicht kommen. Und mit seinen Männern empfängt Grobianix die Römer vor den Toren des Dorfes. Sei willkommen, Römer. Unsere Dankbarkeit für die Hilfe, die du uns bringst, kennt keine Grenzen. Schluss mit dem Geschwafel! Wo sind die Sklaven? Sklaven? Welche Sklaven? Die, die dein Komplize mit uns ausgehandelt hat. Niemals! Ich werde Chef des ganzen Dorfes ohne Händel und ohne Sklaven. Man setzt die römische Armee nicht für nichts und wieder nichts in Bewegung. Pack die Kerle, dann nehmen wir ihm die als Sklaven. Oh je, der blöde Grobianix hat alles verpasst. Ohne Kampfhandlung folgen die Anhänger des Grobianix den Römern in ihr Lager. Von der linken Seite des Dorfes wird alles beobachtet. Vater, hast du gesehen, dass Grobianix sich wie ein echter Häuptling verhalten hat? Ich muss zugeben, dass er unter den gegebenen Umständen eine gewisse, Würde bewahrt hat. Jetzt aber los, Asterix! Nein, Obelix! Das könnte gefährlich werden für Grobianix und seine Krieger. Es muss etwas geschehen, Grünix. Hab keine Angst, Grinoline. Wenn mein Vater einverstanden ist, unternehmen wir etwas gegen die Römer und befreien unsere Brüder aus dem Dorf. Völlig einverstanden. Grobianix bleibt nach wie vor mein Gegner. Aber ich will nicht, dass er sein Opfer als Wahlkampfslogan ausschlachtet. Wartet, ich habe eine bessere Idee. Wenig später am Tor des befestigten Römerlagers. Halt! Wer seid ihr und was wollt ihr? Wir sind gallische Sklaven und wollen der römischen Armee dienen. So ist es. Genau. Das trifft sich gut. Wir haben gerade neue Sklaven reingekriegt. Die sind aber noch nicht dienstbereit und wir mussten sie vorläufig in Ketten legen. Hey, du Dickerchen! Dich nehme ich für mich in Anspruch. Ich bin vielleicht ein Sklave, aber dick bin ich noch lange nicht. Also Obelix, wie soll man uns denn jetzt noch unsere guten Absichten abnehmen? Ich glaube, dafür kann ich sorgen. Dieses Fläschchen enthält ein von mir gebrautes Elixier. Ein paar Tropfen genügen und der Römer kommt augenblicklich wieder zu Kräften.

Ich hab das Gefühl, ich war noch nie so in Form. Asterix, das Menü von Miraculix ist spitze. Ach, du alter Schlemmer, lass den anderen auch noch was übrig. Es gibt keinen Zweifel, dass die Rezepte des Druiden für die Römer schwer verdaulich sind. Gallische Küche, von mir ein für alle Mal gestohlen bleiben. Die Gallier haben uns alles versalzen. Psst, sonst tischen sie uns noch mal was auf. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber tausend Dank für euer mirakulöses Eingreifen. Ich bin Miraculix. Das sind Asterix, Obelix und Idefix. Geschickt hat uns Grießgrammix. Ja, also Grießgrammix wollte die Römer mit seinen Kriegern angreifen, aber wir haben unsere Methode vorgezogen. Na ja, das alte Großmaul hat auch seine guten Seiten. So, jetzt aber zurück ins Dorf. Mit dem Ränkeschmied Gräulix habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Da bleibe ich lieber für eine Weile im Hintergrund. Wenig später erreichen die Gallier wieder das Dorf. Oh, Vater. Grinoline, meine Tochter. An all dem ist nur der grässliche Gräulix schuld. Genau. Wo ist er? Seit eurem Aufbruch ward er nicht mehr gesehen. Schade. Dem hätte ich mal gern die Kiemen geschoppt. Das Verschwinden von Gräulix behagt mir ganz und gar nicht. Du hast recht. Wir müssen weiterhin gut aufpassen. Der Konflikt, der uns trennt, ist deshalb noch lange nicht ausgetragen, alter Hochstapler. Worauf du dich verlassen kannst. Aber diesmal wird er ganz legal ausgetragen, alter Emporkömmling. Schon recht. Und jetzt verbarrikadiert euch in eurem Dorf. Die Römer könnten Lust verspüren, zurückzukommen. Ich werde schon mal den Zaubertrank brauen. Aber nur für eine eventuelle Rückkehr der Römer. Doch inzwischen haben sich die Römer von ihrem Missgeschick noch gar nicht erholt. Gräulix ergreift die Gelegenheit. Jetzt, wo das ganze Dorf gegen mich ist, werde ich die Römer benutzen, um meine Rache voranzutreiben. Ein paar Tropfen Elixier des Druiden im Wein des Centurio werden zum Gelingen meines Planes beitragen. Antreten! Gut, schwamm über die Affäre. Aufräumen den Sauhaufen und Vespana vorbereiten. Wegtreten! Ein Schluck Wein in meinem Kelch wird mir über den Kummer und den Schmerz hinweghelfen. Beim Jupiter. Da füllt sich jede Zelle frisch. In diesem Moment betritt Gräulix wieder das Zelt. Wer bist du? Und wer hat dir gestattet, das Lager zu betreten, Gallier? Es klappte. Ich komme, um dich zu warnen, Centurio. Die Gallier aus dem benachbarten Dorf haben den römischen Frieden gebrochen. Sie haben deine Legionäre verprügelt und das Lager verwüstet. Bei dir so ein Bolzen locker. Na? Wenn dem so wäre, wüsste ich das. Tortenguss, die Männer wollen keine Vesperner zubereiten. Sie wollen alle blau machen und ihre blauen Augen pflegen. Hä? Jetzt zum Antreten blasen! Alle Mann auf den Kriegspfad! Ja, Centurio. Den werde ich zeigen, was es heißt, den römischen Frieden zu brechen. Wir streiken am Herd und tragen kein Schwert. Willst du Frieden, vermeide den Krieg. Liebe statt Liebe. Ich weiß ein Mittel, das Ganze wieder einzurenken. Lass mir eine Amphore mit Wein bringen. Du sollst es nicht bereuen. Und kurz darauf macht sich eine frische und motivierte Truppe Römer auf den Weg zu dem Dorf mit dem großen Graben. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer du bist, Gallia, aber ich werde mich für deine Dienste erkenntlich zeigen. Doch, davon sprechen wir später, wenn du das Dorf mit all seinen Bewohnern dem Erdboden gleichgemacht hast. Aber sieh dich vor, sie haben einen Druiden bei sich, der besitzt das Geheimnis eines Zaubertranks, der unbesiegbar macht. Währenddessen in dem gallischen Dorf. Der Zaubertrank ist soweit. Für den Fall, dass die Römer wirklich zurückkommen, sollten wir ihn so lange auf sicheren, neutralen Boden schaffen. Ich schlage dafür die Hütte von Grünspanix vor, die mitten im Dorf liegt. Einverstanden. Nicht zuletzt deshalb, weil dieser Idiot von Grünspanik sich nie für die eine oder andere Partei hat entscheiden können. Um ganz sicher zu gehen, werde ich heute Nacht neben dem Kessel Wache halten. Dann nimm diese Feldflasche mit Zaubertrank, Asterix. Man kann nie wissen, ob du sie nicht trotz des Kessels wirst brauchen können. Die Nacht senkt sich über das gallische Dorf. Draußen in den Büschen lauern die Römer. Ich misstraue dem Druiden und seinen Geheimwaffen. Vor dem Angriff werde ich sicherheitshalber als Aufklärer ausschwärmen. Rührt euch ja nicht von der Stelle, bevor ich wieder da bin. Einverstanden. Aber Dalli, ich brenne darauf, uns von der Schmach der Gallier wieder reinzuwaschen. Die Götter der Unterwelt sind mit mir. Ausgerechnet der Greise Gruselix schiebt heute Wache. Da kann ja nichts schiefgehen. Halt! Wer da? Ich bin's, Gruselix. Ich will unseren Chef Grovianix um Entschuldigung bitten. Du kannst rein. Aber an deiner Stelle würde ich mich bei Grovianix nicht mehr blicken lassen. Wovor habt ihr denn so Angst, dass ihr das Dorf in der Nacht bewachen lasst? Vor der Rückkehr der Römer. Zum Glück hatte Druide Miraculix seinen Zaubertrank gebraut. Der wird in der Hütte von Grünspanix aufbewahrt. Ah ja? Asterix ahnt nichts von dem Unheil, das sich hinterrücks an ihn heranschleicht. Oh. Schlaf schön, Asterix. Jetzt einen Schluck Zaubertrank. Den Kessel gefoltert und Ausbruch! Alarm! Sofort ist das ganze Dorf auf den Beinen. Man findet den ohnmächtigen Asterix. Oh, Miraculix, tu was! Gib ihm von dem Elixier, das du bei den Römern angewandt hast. Oh je, mein guter Obelix. Ich glaube, ich habe es bei der Wache stehen lassen. Jedenfalls wäre es falsch, Asterix davon zu geben. Denn derjenige, der es zu sich nimmt, kann keinen Zaubertrank mehr trinken, ohne dass seltsame Dinge an ihm vorgehen. Aber zum Glück braucht Asterix es gar nicht. Diesmal habe ich wirklich das Gefühl, der Himmel sei mir auf den Kopf gefallen. Greulix hat den Topf mit Zaubertrank gestohlen und wird ihn sicher an die Römer verteilen. Zaubertrank oder nicht? Wenn es darauf ankommt, können wir uns auch mit unseren eigenen Waffen verteidigen. So spricht ein echter Häuptlingssohn. Greulix erreicht die Stelle, wo die Römer in den Büschen hocken. Der Tag bricht an. Du hast lange gebraucht. Ich dachte schon, du wolltest uns verraten. Doch, ich euch verraten? Seht her, ich bringe euch den Trank, der unbesiegbar macht. Bist du sicher, dass... Und mit einer lässigen Geste rupft Greulich den nächsten Baum aus dem Boden. Ja, ja, schon gut. Fangt endlich an, den Zaubertrank auszuschenken, bevor die Dorfbewohner was unternehmen. Und kurz darauf... Jo, jetzt haben alle getrunken. Machst du mit beim Angriff? Nein, nein, es ist besser, wenn man mich nicht sieht. Du musst verstehen, hier geht es ums Prinzip. Vorwärts! Im gallischen Dorf ist man sich der drohenden Gefahr voll bewusst. Ich habe vielleicht zuvor noch Zeit, den Zaubertrank zu... Die Römer, sie kommen! Wir müssen das Dorf retten. Wir gehen den Römern entgegen und kämpfen. Kommt! Ja. Asterix, ich glaube, das wird wieder ein Riesenspaß. Die Römer haben Zaubertrank bekommen. Ja. Da geht's diesmal rund, Obelix. Nein, Asterix, hier kommst du schon über die Runde. Und von der anderen Seite nähern sich die Römer. Aufstellung in Gefecht! Ordnung! Beim Jupiter, seit dem Trank habe ich akute Ballonitis. Mein Bauch schwillt. Meine auch. Beim Merkur, was ist denn los? Ich platze gleich. Ich kann mich kaum noch bewegen. Man hat uns rundweg reingelegt. Ich finde das gar nicht zum Kugeln. Miraculix, schau mal. Die Römer sind ja plötzlich so aufgeblasen und kugeln durch die Gegend. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Folge wäre, dass sie auf das Elixier auch noch den Zaubertrank gekippt haben. Obelix hat recht. Wir werden einen riesen Spaß haben. Mama, das soll aufhören. Ich komme überhaupt nicht mehr auf die Beine. Fangen wir gleich auch noch an zu fliegen, oder was? Erbarmen! Macht diesem Albtraum ein Ende! Wir lassen euch die Luft ab, wenn ihr versprecht, dass ihr das Dorf und seine Bewohner in Zukunft zufrieden lasst. Ihr könnt mich zu Staub verwandeln, wenn ich nicht Wort halte. Rollt mal zurück in euer Lager. Ich schicke euch nachher ein Gegenmittel vorbei. Und die Gallier machen sich wieder auf den Weg ins Dorf. Bravo, Obelix! Dadurch, dass du der römischen Wache einen Fausthieb versetzt hast, ist die letzte Runde an dich gegangen. Ah ja, das ist gut. Grobianix, jetzt, wo der Frieden mit den Römern wiederhergestellt ist, wollte ich dich gern fragen... Augenblick, mein Junge. Vergiss nicht, dass ich mit deinem Vater noch ein Hühnchen zu rupfen habe und das... Grobianix! Grobianix! Greulix hat Krinoline entführt und dieses Pergament für dich hinterlassen. Der Schurke, der Abscheuliche. Wenn du Krinoline wiedersehen willst, hinterlege vor Sonnenuntergang beim Hinkelstein an der Quelle 100 Aurei. Ach, oh, dieser Spitzbube! Dieser gemeine Kerl! Wo soll ich denn vor heute Abend noch 100 Aurei hernehmen? Ich breche noch zur Stunde auf, um Greulix zu suchen. Und beim Teutates, ich schwöre, ich führe Grinoline heim. Obelix und ich begleiten dich. Und Idefix. Er hat sicher schon eine Spur aufgenommen. Sie führt direkt zum Fluss. Um schneller voranzukommen, ist Greulix bestimmt flussabwärts gefahren. Trink auch ein bisschen Zaubertrank. Der Gauner steht sicher noch unter dem Einfluss des Zaubertranks, den er getrunken hat. Da! Ein Schiff. Die Piraten. Das sind alte Bekannte von uns. Ich hab das Gefühl, bei denen finden wir Grinoline wieder. Und Asterix trügt sein Gefühl nicht. Denn in der Zwischenzeit war Greulix samt der Geisel seinerseits von den Piraten entführt worden. Die Gaga? Wieso die Gaga? Die Gaga! Jetzt hast du nichts mehr zu befürchten, Grinoline. Greulix, hier hast du eine Streitaxt. Ich biete dir eine letzte Chance. Lass, verteidige dich. Ein wilder Kampf entbrennt. Wir machen unser Schiff kaputt. Wir den Unkorn. Tja, das ist der Preis für den Erfolg. Stopp! Bei mir hat der Zaubertrank aufgehört zu wirken. Du wirst doch nicht einen wehrlosen Mann schlagen. So? Hm? Der grässliche Greulix wird durch diesen mächtigen Schlag bis ins Lager der Römer geschleudert. Und die Römer wissen schon, was sie mit einem wie Greulix machen sollen. Im Dorf ist die Stimmung noch gedrückt. In dieser dunklen Stunde ist es angebracht zu vergessen, was zwischen uns war. Ich fühle mit dir, Grobianix. Sie bringen Grinoline zurück. Oh, Vater, Grönix hat sich wirklich wie ein Häuptling verhalten. Ich bin Grönix unendlich dankbar für seine heroische Tat. Aber damit übertreibst du ein bisschen. Nein, mein Herr. Grünix ist nämlich Sohn eines Häuptlings. Du kannst mir gestohlen bleiben mit deinem Sohn eines Häuptlings. Der wahre Häuptling bin ich. So, jetzt ist aber genug. Wenn ihr euch verhauen wollt, dann tut das. Aber bitte ganz für euch allein. Grinoline hat recht. Wenn ihr eine Auseinandersetzung wollt, dann macht sie unter euch ab. Und zieht nicht die Dorfbewohner mit hinein. Die haben längst genug. Und so trifft man sich auf dem Feld vor dem Dorf. Mit nackter einer Faust und auf freiem Felde. Ich werde dir zeigen, was ein richtiger Häuptling ist, du seniler Greis. Da wirst du dich schwer täuschen, du verkalkter Tatterich. Fangt an, auf das der Bessere gewinne. Ja. Zuerst beobachten alle Gallier den Kampf noch aufmerksam. Aber als es Abend wird, gehen immer mehr ins Dorf zurück. Und als die Sonne aufgeht, stehen Griesgramix und Grobianix aneinander gelehnt auf dem Kampfplatz. Und schlafen. Dorfbewohner, das Schicksal hat entschieden. Es gibt weder einen Sieger noch einen Besiegten. Aber ihr könnt in Grünix einen starken jungen Häuptling haben und in Grinoline eine ebenso schöne wie kluge Häuptlingsfrau. Ja! Ja! Ja! So. Also, wenn ich recht verstanden habe, können wir jetzt abtreten. Du merkst aber auch alles. Endlich wieder vereint unter der Herrschaft ihres neuen Häuptlings, leiten die Gallier einen Teil des nahen Flusses in Richtung ihres Dorfes, um den großen Graben zu füllen, der nun überflüssig geworden ist. Jetzt gibt es nur noch ein linkes Ufer, ein rechtes Ufer und fließendes Wasser. Nach einer rauschenden Hochzeitsfeier machen sich Asterix, Obelix, Miraculix und Idefix wieder auf den Heimweg. Also jetzt mal ehrlich, Obelix. Vor 3 Tagen haben wir das Dorf unserer Freunde verlassen und du hast seitdem kein Wort mehr geredet. Was ist denn los mit dir? Mir gehen auch Liebesgeschichten, die glücklich enden, immer so zu Herzen. Doch die Freude über die glückliche Rückkehr vertreibt alle Sorgen. Und unter Teutates gestirntem Himmel feiern die Bewohner des Dorfes von Asterix mit großem Jubel die Rückkehr ihrer Helden zum 25. Mal mit dem obligatorischen, traditionellen Bankett. Diese Geschichte mit dem großen Graben kommt mir wirklich unwahrscheinlich vor. Sie ist so unwahrscheinlich, dass sie uns spätere Generationen kaum abnehmen werden. Oh.